Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Jo, moin moin, liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, der VfL kommt nicht aus den Schlagzeilen, leider sind es nicht die, die wir alle gern lesen würden. Max Kruse verliert viel Geld und mag viel Nutella. Ja, der Lord kann sich keinen Wecker stellen, ist jetzt dann suspendiert. Und ja, zwischenzeitlich verkackst du noch in Hoffenheim, alles nicht so erfreulich. Darüber werden wir sprechen und ja, er stellt sich. Tobias Holtkamp wird heute dabei sein. Er hatte in seiner Kolumne bei Welt.de ein bisschen gegen den VfL vom Leder gezogen. Jetzt stellt er sich meinen Fragen. Und dann reden wir über den kommenden Gegner, SV Darmstadt 98. Und das tue ich mit Sven Metzger, Journalist und Experte für Darmstadt, unter anderem bei meinsportradio.de. Kabinenpredigt. Ja, ganz zu Beginn möchte ich euch gerne die positiven Highlights aus dem Spiel gegen Hoffenheim nochmal präsentieren. Ja, das war's. Okay, lass mal die Polemik mal beiseite. Ich glaube, wir haben alle gesehen, wir haben uns auch genug geärgert jetzt die letzten Tage und rumgemault haben wir auch genug. Was ich aber nicht verstehe, und das muss ich jetzt zumindest nochmal deutlich zum Ausdruck bringen. Ich habe gedacht, nach den letzten Spielen, die Mannschaft hat es verstanden, insbesondere was die Leistung in der Bundesliga angeht. Was nötig ist, um erfolgreich ein Bundesligaspiel zu begleiten, gerade gegen Mannschaften, die weiter unten stehen, die unten drin stehen. Und es ist mir nicht verständlich, wie man dann in ein Spiel gehen kann, und zwar von der ersten Minute an, und denkt sich, ach, 60%, 70% reichen. Hoffenheim hat gefightet, das drückt sich vor allen Dingen auch in den Zahlen aus. Sie haben uns deutlich den Schneid abgekauft, was die Zweikämpfe angeht, waren deutlich besser, was das angeht, 52% haben die geholt. Das muss man ganz klar so sehen, dass man da nicht richtig reingekommen ist. Und was man auch sagen muss, dass daran erkennt man, dass wir nicht so richtig da waren, ist, dass wir viel, viel mehr Fouls spielen mussten. Das ist Beispiel dafür, 18-8 Fouls mussten wir begehen. Das heißt, wir sind nicht richtig rangekommen, wir sind nicht hinterhergekommen, wir mussten öfter mal Foul spielen, haben den Gegner auch dadurch stark gemacht nach dem frühen Rückstand, und daran gilt es, glaube ich, nochmal anzusetzen. Denn dass man sich nach den Ergebnissen vom Wochenende mit höheren Weinen, Champions League und so weiter beschäftigen muss, ich glaube, das können wir jetzt erstmal geschmeidig zurückstellen. Eigentlich können wir fast noch froh sein, wenn wir dann letztendlich nochmal Siebter werden und hoffen, dass dann die richtigen Mannschaften ins Pokalfinale kommen. Das ist alles eine Entwicklung, die ist nicht erfreulich. Aber das sehen ja die Verantwortlichen genauso. Klaus Allofs stellt sich hin und spricht von einem Scheißspiel. Das zeigt schon in der Deutlichkeit, was ja da so ablaufen muss, auch hinter den Kulissen. Und dass man da letztendlich natürlich nicht zufrieden ist. Das Problem, was ich habe, ist aber, dass sich das schon seit sehr, sehr langer Zeit genauso anhört. Wir wissen es ja alle, wir hören es jede Woche oder fast jede Woche. Jetzt hat man gedacht, wir haben die Kurve gekriegt, aber jetzt sind wir quasi wieder da, wo wir vorher waren. Und ich weiß jetzt nicht, ne, Nachtigall, ich höre dir trapsen, ob das jetzt nur wieder mal ein Ausrutscher war, man war müde von der Champions League und so weiter und so fort. Ob das nicht jetzt dazu führt, dass man sich dann gegen Darmstadt wieder schwer tut. Und die kommenden Spiele, da kommen ja dann noch ein paar, auch nach der Länderspielpause, gegen direkte Gegner, gegen Mainz und gegen Leverkusen vor allen Dingen auch. Ob man dann der Aufgabe gewachsen ist oder halt auch nicht. Was ich auch finde, ist, dass jetzt langsam mal Schluss sein muss mit den Schlagzeilen neben dem Platz. Also so Geschichten wie die Bannernummer, ja, die Leuchtraketen, ja, haben wir alles durchgekaut und auch gemacht. Jetzt kommt dann wieder so eine Nummer irgendwie aus dem Nichts, die Geschichte mit Max Kruse und den 75.000 Euro. Ja, da kannst du wieder lachen, aber oder sagen, was er privat macht, geht keine Sau was an. Unterm Strich steht der Verein wieder in einem schlechten Licht. Und das muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Ja, egal, was da jetzt auch dran sein mag und was da aufgebauscht wurde und so weiter, wahrscheinlich ärgert er sich am meisten, dass die Nummer so passiert ist. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas die optimale Vorbereitung für ein Bundesligaspiel ist oder auch für die kommenden wichtigen Aufgaben. Das sind Störfeuer, die wir gerade in der jetzigen Situation aus meiner Sicht nicht gebrauchen können. Und wenn dann noch so Dinge dazukommen wie mit der komischen Nutella-Geschichte oder dass der Bendtner sich einen Wecker nicht stellen kann, dann ist das auf Deutsch gesagt, einfach scheiße. Und es wird Zeit, dass solche Sachen endlich aufhören bei uns. Und da ist aus meiner Sicht dann wieder mal sehr stark der Trainer gefordert, um deutlich zu machen, was denn da auf dem Spiel steht in den kommenden Wochen. Und das, ja, soll nicht arrogant klingen, aber Europa League ist fast schon ein Stückchen zu wenig für den Kader und für das, was da jetzt auch finanziell im Hintergrund läuft und so weiter und so fort. Das sollte man alles nicht vergessen. Klar, man kann jetzt hergehen und sagen, ja, die Ansprüche muss man vielleicht bei Zeiten auch da mal zurückschrauben. Ich denke auch, wir sollten uns da nicht großartig jetzt erstmal mit beschäftigen. Luis Gustavo hat es gesagt, wir müssen jetzt so viele Punkte sammeln wie möglich. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, wie sammelst du diese Punkte? Und da hatte ich gehofft, wir sind schon wieder ein Stückchen weiter, als es sich am Samstag gegen Hoffenheim gezeigt hat. Insgesamt also alles andere als erfreulich. Gucken wir auch, dass wir ein bisschen positiv nach vorne blicken. Gegen Darmstadt musst du eigentlich gewinnen und ja, irgendwie wird es schon klappen. Ich bin, weiß zwar noch nicht warum, aber ich bin durchaus optimistisch. Wahrscheinlich liegt es an der Heimstärke. Wenn es jetzt Auswärtsspiel wäre, dann würde ich wieder anders reden wahrscheinlich. Aber so gehen wir doch mal davon aus, dass die drei Punkte am Samstag in Wolfsburg bleiben und wir dann durchaus wieder positive Schlagzeilen produzieren. Ja, und Schlagzeilen über den VfL, wie der VfL in der Öffentlichkeit und außerhalb von Wolfsburg gesehen wird, das ist ein gutes Stichwort, denn darüber möchte ich reden mit meinem ersten Gast. Der VfL-Podcast. Bei mir am Telefon ist jetzt Tobias Holtkamp. Tobias ist langjähriger, profilierter Sportjournalist, unter anderem Transfermarkt.de, Sportbild.de und Kolumnist bei Welt.de. Und das ist auch der Grund, warum er am Telefon ist. Lange habe ich gebaggert und geschraubt. Die älteren Wölfe-Radio-Zuhörer werden sich wahrscheinlich erinnern. Da ging es nämlich um den VfL Wolfsburg und mit dieser Kolumne war ich nicht so ganz einverstanden. Und ich hatte ihm das ja auch angeboten, seine Thesen hier im Wölfe-Radio zu vertreten. Und deswegen finde ich super, dass er heute hier ist und dass er sich stellt. Hallo Tobias. Hallo, hi, schönen guten Tag. Um auch alle die mitzunehmen, die das Ganze vielleicht nicht ganz so aufmerksam verfolgt haben. Du hast eine Kolumne geschrieben bei Welt.de und zwar unter der Überschrift Wolfsburgs sehr Großverdiener wird keiner vermissen. Da hast du allerlei Thesen aufgestellt, die ich ganz zum Einstieg hier zitieren möchte, damit alle wissen, worüber wir hier reden. Dass der VfL Wolfsburg allen irren Investitionen zum Trotz überregional keinen wirklich juckt, ist ein gutes Zeichen für die Bundesliga, ein Fallbeispiel mit Herz. Du kannst kaufen, was du willst, nur Sympathien, die holt dir keine Überweisung der Welt, da braucht's innere Werte. Oder aber auch, der VfL Wolfsburg ist die größte Enttäuschung der Saison. Oder aber, das wesentliche Problem für Fußball Wolfsburg bleibt aber, keiner der Großen spielt beim VfL, weil es sein Lebenstraum war oder ist, einmal das Trikot mit dem Schornstein weh zu tragen, sondern vor allem, weil es rasselt. Und weil Sonderwünsche erfüllt werden, mehr als anderswo, erzählt die Branche zumindest, sagst du, diktiert beim VfL der Spieler den Vertrag, nicht der Verein. Jo, das ist harter Tobak. Wenn ich das alles mal zusammenfasse, komme ich zu der Frage, was hast du eigentlich gegen den VfL Wolfsburg? Jetzt hast du natürlich erstmal eine kleine Sammlung von den giftigsten Sätzen zusammengestellt, dass aus vielen Journalisten immer vorgeworfen wird, dass sie nur auf die Knaller gehen, statt das große Ganze zu betrachten. Aber selbst wenn man das große Ganze betrachtet, hast du komplett recht. Das ist relativ schonungslos formuliert da in der Kolumne in der Welt. Aber in meinen Augen eigentlich in keinem Bereich unter der Gürtellinie. Das ist eine Kolumne bringt ja eine klare Meinungshaltung mit sich schon seiner journalistischen Bedeutung. Und da habe ich mich, der sich auch in diesem Jahr wieder ein bisschen enttäuscht fühlt, wenn er die Leistung des VfL Wolfsburg anguckt, im Vergleich zu dem, was möglich sein sollte, einfach ausgelassen ist ein sehr krasses Wort, aber einfach deutlich geäußert. Wir können gerne die Punkte ja durchgehen. Das ist jetzt ja schon im Grunde ein paar Wochen her, nichts ist älter als die Kolumne von vorgestern, sagt ein Kollege neulich zu mir. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich das eigentlich genauso auch heute noch oder jetzt wieder formulieren würde. Ja, das ist auch gar kein Problem. Also gegen Kritik haben wir auch nichts, das können wir auch ab. Habe ich hier im Wölferadio ja auch öfter mal geäußert, dass es alles so nicht so läuft, wie man es gerne hätte in Wolfsburg. Was ich aber aus der Kolumne rausziehe, ist so ein bisschen Häme. So der gerne groß, der auf die Schnauze gefallen ist und das auch noch völlig zurecht. Und im Grunde interessiert es auch gar keinen, weil Wolfsburg halt keinen interessiert. Oder ist das von deiner Seite gar nicht so gemeint? Hämisch ist das nicht gemeint. Das ist einfach, ich glaube, das habe ich ja auch beschrieben, dass der VfL Wolfsburg in erster Linie gerade im Vergleich zu manch anderen Vereinen, die im oberen Drittel, Viertel der Bundesliga mitspielen, eher ein regionales Phänomen nach wie vor ist. Das habe ich auch beschrieben. Ich glaube auch, dass im Vergleich zu dem, was investiert wurde in den letzten Jahren, und das sind Summen, die allesamt eher Kategorie dicke Hose sind, ist unterm Strich ziemlich wenig national Stand jetzt bei rausgekommen. In der Champions League habt ihr jetzt einen Satz bis ins Viertelfinale geschafft. Da seid ihr echt in bester Umgebung großer Vereine. Das ist auch das habe ich, glaube ich, in der Kolumne auch betont, was extrem wichtig ist, gerade für VW, dass die Stahlkraft quasi auf europäischer Bühne da ist. Da wird so sehr gar nicht auf die nationale Liga dahinter geguckt. Nichtsdestotrotz sollte es der Anspruch aus Wolfsburg sein, auch da gemäß dem, was investiert wird, eben den passenden Output zu kriegen. Und das Verhältnis ist nicht gegeben in meinen Augen. Also wenn ich mir überlege, dass jetzt gerade Schürrle, Draxler, klar, Schürrle in letzter Zeit, auch Draxler, beide jetzt wichtige Tore gemacht, aber das sind halt Investments von, ja, das Paket würde ich sagen, bei beiden so rund 60 Millionen Ablöse und Gehalt. Das muss funktionieren, ne? Also da ist das sind keine kreativen Transfers, wie jetzt meinetwegen selbst die Bayern in der letzten Transferperiode mit Coman oder Douglas Costa, die günstiger waren, oder Aubameyang, der den BVB damals auch 15 Millionen nur gekostet hat. Das sind noch andere Kategorien. Wenn so Schürrle, Draxler, wenn das nicht klappt, dann hast du ein ernsthaftes Problem, weil das echt viel Geld ist, auch für VW. Und dementsprechend legst du deine eigene Messlatte riesenhoch. Und da reicht nicht Platz 6, 7, 8. Das ist außenstehend in meinen Augen zu wenig. Gut, Coman kam jetzt auch von Juventus Turin und Douglas Costa kannte man aus der Champions League. Also so kreativ fand ich das jetzt nicht an Transfer. Man muss aber auch sagen, im Vergleich mit Bayern hinkt immer so ein bisschen bei uns. Aber Stichwort Transfersummen, Draxler, Schürrle. Ich kann mir gut vorstellen, damals als Kevin De Bruyne für über 20 Millionen verpflichtet wurde, da hast du so ein bisschen in dieselbe Kerbe gehauen und das hat sich doch hinterher gelohnt, oder nicht? Den kanntest du ja in der Bundesliga schon, du kanntest deine Qualitäten, du weißt, wenn du das Spiel auf den Kevin De Bruyne zuschneidest und den richtig einsetzt, das hat auch Klaus Allofs in Bremen am eigenen Leib noch mit ihm erlebt, dann wird das in der Regel funktionieren. Na gut, Schürrle und Draxler kannte man auch aus der Bundesliga. Ja gut, Schürrle und Draxler, mit denen hatte jetzt Allofs noch nicht zum Beispiel gearbeitet. Schürrle hatte jetzt zuletzt auch, der war ja schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch gehaltstechnisch und so, ne? Also da war die Ausgangsposition bei De Bruyne schon noch eine andere. Also für den war Wolfsburg schon noch ein Schritt nach oben, sage ich mal, noch nicht in die absolute Spitzenklasse. Schürrle hatte den Schritt in die absolute europäische Spitzenklasse schon nach Chelsea gemacht. Für den war Wolfsburg dann ja eigentlich wieder so ein Semischritt zurück, nicht was Gehalt etc. angeht, aber so was dann auch Strahlkraft und Bedeutung des Clubs etc. angeht. Aber bei De Bruyne war ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. War der Königstransfer schlechthin, auch in seiner wirtschaftlichen Bedeutung der letzten Jahre für Wolfsburg, vielleicht sogar für die Bundesliga. Und hat ja auch dafür gesorgt, dass die Bilanz in der letzten Transferperiode dann noch eine ziemlich positive geworden ist. Das Schöne ist ja, das Internet vergisst nicht. Ich habe ein kleines Video gefunden von deiner Zeit bei transfermarkt.de. Da hast du einen Saisonausblick gegeben. Da hören wir mal kurz rein. Ich wünsche mir, dass Gladbach weit vorne und der Bundesliga und natürlich in der Champions League auch eine gute Rolle spielt. Kann ich mir gut vorstellen. Außerdem wünsche ich mir, dass sie vorm VfL Wolfsburg landen. Denn mir ist der Gladbacher Weg deutlich sympathischer. Ganz davon abgesehen, dass ich da wieder so eine leichte Tendenz raushöre, würde mich mal interessieren, warum ist dir das denn sympathischer, was Gladbach macht? Ich glaube, habe ich das sogar erklärt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass pauschal kann man bei Gladbach sagen, die geben das Geld, das sie sich auch verdient haben, so mit fußballerischen Leistungen. Ne? Also die kamen von der Klippe Richtung zweite Liga, standen da eigentlich schon mit zumindest ein Dreiviertelbein. Haben dann durch, wie ich finde, sehr cleveres sportliches Management den einen oder anderen Schachzug getätigt, der dafür sorgte, dass Werte aufgebaut wurden, haben die weiterverkauft, haben trotzdem auf einem kleineren Niveau sich clever Spieler dazu geholt. Das ist mir ein sympathischer Weg als relativ groß von oben mit dem Thema Geld, das dann eben auch von einem sehr potenten Hauptsponsor kommt, statt aus dem eigenen sportlichen Verdienst oder aus der eigenen sportlichen Tasche, die gefüllt wurde. Da würde ich immer eher, wenn ich die Wahl hätte und es spielt Gladbach abends in der Champions League und Wolfsburg spielt in der Champions League, würde einfach die Sympathien mir dafür sorgen, dass ich eher dahin schalte, wo ich Gladbach sehe. Aber ist das wirklich eine Frage des Geldes? Ich meine, jeder Verein, auch jeder Traditionsverein, wäre froh, einen potenten Hauptsponsor zu haben, insbesondere Borussia Mönchengladbach. Es klingt immer so, als müsste sich Wolfsburg dafür entschuldigen, dass VW bei Wolfsburg investiert. Und wahrscheinlich würde auch jeder andere Verein das Geld ebenfalls nehmen. Die Frage ist, was hat das mit Sympathie zu tun? Ja, sicher wäre Gladbach froh, wenn sie auch potente Sponsor hätten. Haben sie auch, ne? Also das dürfen wir auch nicht sagen. Wir haben jetzt nicht den einen ganz großen Geldgeber, der dahinter steht, sondern sind möglicherweise ein bisschen breiter aufgestellt, was die Situation dann vielleicht in Krisensituationen des einen Geldgebers auch etwas entspannter darstellen kann. Aber sie haben auch eben nicht nur das Geld ausgegeben, das sie jetzt von einem Sponsor kriegen, sondern dass sie sich auch selbst verdient haben. Und wenn du da jetzt mal die Transferbilanzen der letzten 4-5 Saisons in Wolfsburg dir anguckst, da stand 14-15 irgendwie ein Minus von fast 40 Millionen, 13-14 stand ein Minus von 34 Millionen, 12-13, 5, 11-12, 37 Millionen. Also da ist schon eine ganze Menge unterm Strich im roten Bereich gewesen. So, und das hast du bei manch anderen Vereinen halt nicht. Und dass das für eine größere Sympathie bei jemandem sorgt, der einfach auf Preis-Leistung steht, das ist ja möglicherweise verständlich, aber deswegen habe ich überhaupt nichts persönlich gegen den VfL Wolfsburg. Aber das eine ist mir sympathischer, das andere nicht. Aber was sagst du denn an Leuten, die jetzt mit dem Gegenargument kommen, dass das eigentlich nur eine Neiddebatte ist und auch gerne mal angeführt wird in Zusammenhang mit Tradition oder auch mit Zuschauerzahlen? Dass das im Grunde auch so eine Geschichte ist, da haben Traditionsvereine eigentlich Angst vor Statusverlust. Also ich habe ja die beiden Argumente, die du jetzt gerade genannt hast, wie Zuschauer oder sonst was, das habe ich ja gar nicht genannt. So, es gibt kleinere Vereine, die haben genauso die Berechtigung und auch eine Begeisterung in sich, ne, wie ich das bei euch ja auch merke quasi, das habe ich auch gerade nach der Kolumne gemerkt, ne? Also da floss eine Menge hellgrünes Herzblut in meine Facebook-Timeline das ist auch bei deinem Podcast extrem gut zu spüren, wie gut das angenommen wird und so. Also ich würde überhaupt gar nicht kleineren Städten, kleineren Vereinen absprechen, irgendwie eine Profifußballmannschaft aufzubauen. Das ist bei mir definitiv nicht so. Ich meine, klar werden jetzt andere sagen, natürlich, das kann man aus der Distanz sagen. Ich bekenne mich auch klar dazu, dass ich mein Herz in relativ frühen Jahren an Werder Bremen verloren habe. Aber ich weiß, sicherlich ist das in vielen Fällen der Fall, dass da schon hingeguckt wird und gedacht wird, boah, was die sich leisten können oder was die ausgeben können oder wo die plötzlich noch einsteigen können in einen Transferpoker um Spieler XY, den ich auch gerne in meiner Mannschaft hätte. Das funktioniert nicht, aber ich glaube, dass sich gerade jetzt in dieser Zeit ein starker Wert entwickelt, der nah an diesen Traditions- oder an die Traditionsmannschaften geknüpft ist, die eben nicht aufgrund von Sponsoren, die ganz, ganz großen Möglichkeiten haben. Also da entsteht so eine kleine Zweiklassengesellschaft und auch in dieser Klasse, in der jetzt meinetwegen die Vereine wie Werder, HSV, Frankfurt etc. unterwegs sind, da gibt es so eine Sympathie untereinander, kommen diesen Traditionsmannschaften. Für uns wird es immer schwieriger, um die ersten 3-4 Plätze mitzuspielen. Aber in der Bundesliga auf einem vernünftigen Platz dabei zu sein, ist auch schon eine Leistung, da wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, die du dann hast, wenn sich halt ein großer Investor entscheidet, mit dir den und den Weg zu gehen. Wie es dann wäre bei diesem Verein, wenn plötzlich halt die Riesenmarke, der Riesenautokonzern etc. einsteigt und sagt, pass auf, ab jetzt habt ihr jedes Jahr die Möglichkeit, das und das Geld auszugeben. Das musst du abwarten. Das haben die in England ja erlebt. Da ist Manchester City das Beispiel, da ist trotzdem noch sehr viel Herzblut im Umfeld dabei. Trotzdem beginnen dann halt meist auch andere Diskussionen. Nur das wäre jetzt eine Wette, darüber zu spekulieren, wäre es, wie es in den Vereinen dann wäre. Ne? Werder Bremen ist ein gutes Stichwort. Da ist meines Wissens VW auch Sponsor. Für mich klingt das so ein bisschen nach, es wird gemeckert über den VfL Wolfsburg und die Geldpolitik von VW, aber die Kohle, wenn es meinen Verein betrimpft, nehme ich doch gern mit. Ja, was heißt, ich schimpfe doch nicht darüber. Ich verstehe komplett jeden Verantwortlichen bei VW, dass er sagt, der Fußball hat so eine immense Strahlkraft, da wollen wir super gerne in Europa zeigen, wer wir sind. Da wollen wir gerne mit unserem Logo auf dem Trikot und dafür halt die Mannschaft haben, die uns und unsere Marke in die Welt trägt. So, also das könnte ich komplett nachvollziehen, kann ich komplett nachvollziehen. Möglicherweise würde ich genauso denken, wenn ich an der und der Stelle da sitzen würde. Nur, dass sie jetzt zum Beispiel bei Werder Bremen auch über eine Partnerschaft drin sind oder bei einigen Vereinen ja noch, gab es ja gerade diese Woche eben das Thema, dass da auslaufende Verträge jetzt eben auch nicht verlängert werden im Sommer. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn VW nicht der Autopartner in Bremen wäre, dann gäbe es ein, zwei andere potenzielle Marken. Ne? Also du in Bremen, da kann ich jetzt, weil ich da häufiger am Stadion bin, kann ich sagen, hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt ein Verein bist, der auf VW angewiesen ist. Jetzt hast du ja gesagt, bist öfter mal dann im Stadion bei Bremen, wahrscheinlich auch dann bei anderen Vereinen. Wann warst du denn das letzte Mal in Wolfsburg? So quasi zur Vor-Ort-Recherche. Zur Vor-Ort-Recherche war ich länger nicht, weil ich im Fußball auch als Reporter relativ wenig klassisch am Platz gearbeitet habe. Eher so dann zu Interviews oder ja, größeren Hintergrundgesprächen für Reportagen etc. Ich war jetzt nicht der klassische Mittwoch-Samstag Bundesliga-Reporter. Das letzte Mal in Wolfsburg war ich, war auf jeden Fall auch privat. Ich glaube, es war einmal gegen Hertha und gegen Bremen, lass es 2-3 Jahre her sein. So, ne? Aber ich glaube, für die Beobachtungen, die ich aufstelle, das ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie beschreibe, was da am Trainingsplatz los ist oder was, ne? Dafür muss ich auch nicht in Wolfsburg am Platz sein, sondern es geht mir einfach ganz grundsätzlich um die Wahrnehmung des VfL Wolfsburg aus der Distanz und aus meiner Sicht. Das ist auch dein gutes Recht, gerade auch für so eine Kolumne. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen besser, wenn man dann sich vor Ort auch ein Bild macht, gerade wenn man so Thesen aufstellt, dass die Spieler die Verträge diktieren oder aber auch so, der Verein hat nicht die Strahlkraft im Vergleich an anderen Vereinen gemessen. Ich meine, nimm das Beispiel Borussia Dortmund, für Lewandowski oder für Götze hatte Dortmund jetzt auch nicht die Strahlkraft, ist auch zu Bayern gegangen, bei Schalke mit Matip, wahrscheinlich Sané wird es ähnlich sein. Welcher Verein hat denn dann die Strahlkraft überhaupt, mit Ausnahme von Bayern vielleicht in Deutschland? Naja gut, aber du hast jetzt schon welche genannt, die im Zweifel jetzt erstmal, wenn du ein Spieler im Ausland bist und daran überlegst, Mensch, was könnte mich denn mal reizen oder sowas, da ist natürlich, da hat natürlich Borussia Dortmund schon eine andere Strahlkraft und andere Reize als ein VfL Wolfsburg. Überhaupt nicht jetzt irgendwie abwertend gemeint oder sowas, aber natürlich gibt es da eine andere Vergangenheit und gibt es da in Dortmund zum Beispiel mit dieser irren Tribüne, über die nicht nur in Deutschland gesprochen wird, die Europa weltweit sogar Thema ist. Da ist möglicherweise ein anderer Gänsehautfaktor unterwegs, wenn ein Angebot jetzt auf dem Tisch von Aubameyang aus Dortmund landet, als käme das aus Wolfsburg. Also ich bin mir relativ sicher, dass, ob das jetzt ein Dante ist, der einen tollen 3-Jahres-Vertrag bekommen hat, ob das Max Kruse ist, auch Luis Gustavo damals, die sind in erster Linie in Wolfsburg, weil sie einfach ein Angebot bekommen haben, das es anderswo so nicht gab. Ist doch auch nicht verwerflich. Also das kritisiere ich ja nicht. Das habe ich halt nur, benannt. Benannt, beziehungsweise mir klingt das sehr, sehr häufig so in die Richtung, dass man bei anderen Vereinen gerne spielt, weil die Zuschauer ein bisschen lauter jubeln oder weil das Wetter da so schön ist oder die Frau vom ehrenamtlichen Trainer die Trikots wäscht. Das hat mit der Realität ja so wenig zu tun, aus meiner Sicht. Wolfsburg hingegen wird gerade von den Medienschaffenden immer gerne so reduziert auf das Thema Geld. Und dann wundert man sich so ein bisschen, das klang ja am Anfang unseres Gesprächs auch so durch, wenn dann tatsächlich ja so grün-weißes Herzblut mal zurückfließt und festgestellt wird in den Medien, oh, das sind ja doch nicht alles bezahlte Jubelpappen von VW, die da am Werke sind in Wolfsburg. Ich würde nie ein Wort gegen irgendeinen Fan des VfL Wolfsburg richten, weil das ist für das Herz des Wolfsburg-Fans, das ist nichts anderes in Sachen Begeisterung, Samstag Vormittag aufzuwachen und auf die Uhr zu gucken, boah, wie lange ist es noch bis zum Anpfiff, als wärst du jetzt in Gelsenkirchen, Dortmund, Bremen oder bei 1860 München oder sowas. Also da gibt es überhaupt gar keine Abstufung und das ist das Größtmögliche für einen Fan, dann endlich ins Stadion zu dürfen und seine Mannschaft unterstützen zu dürfen. So, das kritisiere ich auch nicht. Und da habe ich volles Verständnis für, dass man sich da in den Verein verliebt, egal wie er heißt. Aber jetzt gibt es ja 100 Gründe, warum das so ist. Es gibt ja auch die These von Nick Hornby, dass der Verein sich einen selbst aussucht. Da ist ganz sicher viel dran und darüber würde ich auch überhaupt nicht diskutieren. Also das steht aber auch in keinem Satz jetzt in der Kolumne drin, dass ich nicht verstehe, wie man Fan des VfL Wolfsburg sein kann. Dann machen wir doch mal einen Perspektivwechsel. Jetzt stell dir mal vor, versetz dich mal in unsere Lage. Regelmäßig wird man von den Fachmedien, von Elf Freunde etc. angegriffen. Jetzt neulich wieder passiert wegen der Banner-Geschichte. Da wird man einmal in der Luft zerrissen, die gesamte Fanszene. Dann bekommt man ständig diesen Dreiklang aus kein Geld, keine Tradition, keine Fans zu hören. Wie würdest du denn da reagieren? Also jetzt relativ viel hätte, wenn und aber. Ich fand das auch sehr, sehr, sehr spöttisch, was jetzt rund um den Banner oder das Plakat da in den letzten Tagen passiert ist, da gab es von mir nicht an irgendeiner Stelle irgendein Wort zu, so, also dass so eine Dinge passieren, dass man das dann aber über einen gelacht wird, wenn es ein vernünftiges Lachen ist, dann das muss dann auch klar sein, sagen wir mal so, wie ich reagieren würde, wahrscheinlich genauso wie ihr, deswegen kann ich es ja auch nachvollziehen, deswegen bin ich auch super gerne hier in dem Gespräch mit dir und quatsch mit dir, um das zumindest so ein bisschen zu erklären, wie meine Denkweise ist. Aber natürlich tut einem das an der einen oder anderen Stelle weh, wenn man augenscheinlich oder grundsätzlich vor Augen geführt bekommt, was andere denken, die sich nicht so sehr und nicht täglich mit dem Thema VfL Wolfsburg beschäftigen, wie man selbst. Und dass ihr eure Spieler genauso bewundert und, keine Ahnung, vielleicht bei Zeiten sogar vergöttert, wenn sie den Schritt jetzt spektakulär irgendwie ins Viertelfinale der Champions League schaffen, wie jemand in der dritten Liga seinen Spieler und wie wir in Bremen, sage ich mal, unsere Spieler. Nochmal, das stelle ich überhaupt nicht in Frage und das ist komplett richtig und das wird auch in Zukunft hoffentlich immer der Fall bleiben. Das bewundere ich, finde ich sau gut. Aber klar, wenn du dich gekränkt fühlst oder missverstanden fühlst oder halt der Finger auch in Wunden gelegt wird, die dich nerven und die du einfach nicht mehr hören kannst, weil sie dir regelmäßig von außen um die Ohren fliegen, dann klar, dann schaltet man oftmals auch einen Vorwärtsgang und reagiert dann vermutlich, das ist ja auch jetzt mir gegenüber passiert, würde ich jetzt mal sagen, an der anderen Stelle über, aber das kann ich genauso nehmen, hoffentlich, und verstehen in dem Moment, wie ich mir wünsche, dass auch verstanden wird, wenn ich mal meine Meinung oder meine Einschätzung zum Treiben in Wolfsburg oder zu Dieter Hecking oder zu der Arbeit von Klaus Allofs oder sowas halt abgebe. Genauso dürfen die auch kritisieren und meine Arbeit kritisieren. Und jetzt war da nicht alles richtig. Dann wären wir doch mal konstruktiv zum Schluss hin. Wenn du jetzt Chef wärst beim VfL Wolfsburg, so in die Richtung, du wärst jetzt Klaus Allofs, was würdest du denn genau in diese Richtung, Stichwort Image, Stichwort Stimmung gegenüber dem VfL, was würdest du denn machen oder anders machen? Ja, es ist schwierig, ob da ein Strategiewechsel mit den Zielen des von VW zu vereinen ist. Ne? So grundsätzlich ist einfach ein bisschen flacher den Ball zu spielen, eher von unten zu kommen als von oben mit gigantischen, verhältnismäßig gigantischen Zukäufen. Das würde das Image schon, glaube ich, über die Grenzen der Stadt verändern können. Ne? Also ich glaube nicht, dass du Spieler X oder Y auf dem Zenit ihrer Karriere sowohl was Gehaltszahlung als auch irgendwie Ablöse angeht, kaufen muss. Ich glaube, es gibt da einfallsreichere Wege so und vielleicht wäre das eine Stellschraube, in der ich versuchen würde zu drehen. Aber vielleicht wird das auch die Zukunft des VfL Wolfsburg sein, weil die ganz großen Ausgaben möglicherweise der Vergangenheit angehören. Ne? Ja, das wird man mal abwarten müssen. Letztendlich geht der VfL ja auch diesen Weg, Stichwort Nachwuchsförderung bei uns. Wie wird das diskutiert bei euch eigentlich? Wie wird das gesehen? Wird darüber diskutiert, ob es in Zukunft möglicherweise auch mal kleinere Brötchen geben muss? Wäre das dann schlecht? Wäre das konsequent? Also du meinst jetzt wegen VW-Krise, ja. Also ich kann dich beruhigen. Es wird weiter Fußball gespielt werden in Wolfsburg. Das erstmal vorab. Auf welchem Niveau das dann passiert, das wird man noch abwarten müssen, glaube ich. Das kann zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch keiner sagen. Unterm Strich dürfte jedem klar sein, dass solange da oder sollten da Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, werden 30 Millionen Transfers oder so nicht zu rechtfertigen sein. Das ist so und ich glaube, das ist auch so akzeptiert. Du glaubst doch auch nicht, dass ich an der Fanbasis oder dem Herzen, jetzt haben wir das Wort so häufig benutzt, machen wir es nochmal, irgendwas verändern würde, wenn ihr um Platz 10, 11, 12 in der Bundesliga spielen würdet oder wird es da grobe Veränderungen in Sachen Bewunderung des Vereins in der Stadt geben? Naja, ich sag mal, wir haben ja gegen den Abstieg gespielt Ende Ära Maga 2 und ja, da waren ja auch nicht nur 9000 Zuschauer im Stadion. Also, dass da jetzt deswegen die Liebe entzogen werden würde, würde mich jetzt sehr wundern, ehrlich gesagt. Und ja, Erfolgsfans in Anführungsstrichen, ich glaube, dass Erfolg tut immer gut und das zieht auch mehr Zuschauer an, macht die attraktiv. Aber ich glaube, das ist in Dortmund oder in der Allianz Arena auch so. Habt ihr gemerkt, dass viele Erfolgsfans sozusagen jetzt dazugekommen sind in den Jahren, wo es dann auch häufiger mal irgendwie Richtung Champions League jetzt ging oder wo man dann plötzlich auch Spieler präsentiert hat, die viele Kids, sage ich mal, auch aus der Nationalmannschaft und von Weltmeisterschaften kennen? Oder? Also die Zuschauerzahlen sind relativ konstant, soweit ich das weiß, die letzten Jahre. Die Auslastung liegt, glaube ich, deutlich über 90% in der Liga. Das ist besser als bei ganz vielen anderen Vereinen. Das sollte man da auch mal positiv hervorheben. Ja, klar, Erfolg macht dich attraktiver, das ist ganz logisch. Und letztendlich, was hat der VfL auch für andere Möglichkeiten, gerade auch bei dem Umfeld? Ja, da ist Braunschweig vor der Tür, Magdeburg, Hannover. Die wechseln ja nicht einfach das Fanlager. Also muss man versuchen, junge Fans heranzuziehen. Und das gelingt natürlich auch fernab von der sportlichen Qualität, die die Jungs mitbringen, wenn sie in der Nationalmannschaft spielen. Bringt natürlich auch was für die Ausstrahlung des Vereins. Und das macht es auch wiederum attraktiver, zum Beispiel als junger Nachwuchsfan, irgendwann mal zu sagen, ey, ich möchte zum VfL oder ich ziehe mir ein Maxi Arnold-Trikot über. Aber Maxi Arnold zum Beispiel, wo du den nennst, finde ich ein extrem positives Beispiel. So, ne? Also der ist für mich jetzt echt schon sehr, sehr lange beim VfL dabei. Ich hätte dem an der einen oder anderen Stelle noch mehr Spielzeit gewünscht, weil ich glaube, wenn der wirklich konstant, sofern es die Gesundheit zulässt, über 90 Minuten jedes Mal dabei ist, dann ist er einer, der zwingend auch für die Nationalmannschaft in Frage kommt. Ne? Also der schon vor 3-4 Jahren riesige Qualitäten gehabt, jetzt, glaube ich, auch verlängert relativ lange. Das ist super wichtig für die Zukunft in Wolfsburg, dass so eine Spieler da eben dann auch bei der Stange bleiben und da bleiben und irgendwie vielleicht dann das Gerüst auch in seinem Herzblut, sagen wir es nochmal, bilden und neben dem dann der eine oder andere dazugeholte halt, aber vielleicht nicht mehr auf diesem ganz großen Niveau. Aber gut, warten wir es ab. Ne? Also. Letzte Frage, kommen wir nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Du hast in deiner Kolumne damals geschrieben, Champions League ist futsch und das ist auch gut so. Habe ich geschrieben, das ist auch gut so? Ja, so ungefähr jedenfalls. Warte, ich guck nach. Nicht, dass wir hier was Falsches erzählen. Und zwar, die Champions League ist futsch, das macht nichts, hast du geschrieben. Und von wegen, auch wenn es hart ist, außerhalb der Stadt wird das keiner so richtig merken. Aber so rein sportlich gesehen, was ist denn noch möglich für den VfL diese Saison? Ich glaube, es ging ja relativ mit dem Erscheinen quasi meiner Kolumne los, dass glücklicherweise auch wieder der Zug reingekommen ist, was so die Bundesliga-Samstage oder Bundesliga-Wochenenden angeht. Das war auffällig. Ich glaube, das steht auch in Verbindung mit der Rückkehr von Luis Gustavo, der extrem wichtig erscheint, so außer Distanz für das ganze Konstrukt und für jemanden, wo die Jungs einfach wissen, wenn sie nach vorne spielen, da steht noch ein Gustavo hinten, der sortiert uns, der hat das im Griff. Dadurch, dass dann in dem gleichen Zeitraum halt Leverkusen, die ich auf jeden Fall unter den ersten Top 4 gesehen hätte, da muss man jetzt mal sehen, auf verschiedensten Ebenen gibt es da Probleme, ob die sich nochmal wieder berappeln. Ehrlich gesagt sehe ich da gerade ein paar Fragezeichen diesbezüglich. Insofern ist die Chance da auf jeden Fall gegeben. Das sind jetzt halt überschaubare Punkte Richtung Champions-League-Platz für den VfL und wenn es eben gelingt, die Anspannung und die Konzentration jetzt halt in die Wochenenden in den Bundesliga auf dem Kalender steht und eben nicht shiny, shiny Champions League, dann ist da auf jeden Fall jetzt wieder viel möglich. Aber Platz 4 ist auch aus meiner Sicht das Mindeste, was am Ende stehen muss in Wolfsburg. Ja, wenn es denn immer so einfach wäre, wäre das sehr schön. Das war Tobias Holtkamp, Kolumnist bei Welt.de und langjähriger Sportjournalist, Transfermarkt.de, Sportbild. Danke für das Gespräch und dass du dich gestellt hast auf meine Anfrage hin. Sehr, sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Und das Gespräch haben wir im Vorfeld des Hoffenheim-Spiels aufgezeichnet. Kurzpassspiel. Und das Kurzpassspiel wird heute präsentiert. Der Schnellste beim Fußball. Der Erste in seiner Klasse mit einer Freundin. Aber wenn es ums Aufwachen geht, da ist er ein echter Spätzünder. Von wem hat er das nur? Nutella, der Morgen macht den Tag. Der große Cristiano Ronaldo hat sein noch viel, viel größeres Herz geöffnet und für 2 Millionen Euro, so sagt man, ein Elendsviertel gekauft. Ja, um es dann den Bewohnern zu schenken, damit die da mietfrei leben können. Ja, der Cristiano. Als ich die Meldung gehört habe, habe ich gedacht, oh, Ronaldo kauft ein Elendsviertel, dann ist er ja bestimmt öfter mal in Hannover. Der Spieler Kachunga von Ingolstadt sollte letzte Woche eigentlich auflaufen, hat es aber verpasst, weil der Trainer wollte ihn anrufen und gesagt, du wirst nachnominiert und ja, sei doch dann und dann mal da. Ja, klingt irgendwie wie in der Kreisliga. Kachunga ist nicht rangegangen oder wie auch immer. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat Kachunga hinterher geantwortet, warum er nicht ans Handy gegangen ist? Hat er gesagt, A, hast du kein iPhone? Oder B, sorry Trainer, das iPhone lag noch in der Geldtasche von Max Kruse? Oder C, sorry Trainer, ich hatte mein Handy dem Lord ausgeliehen, der brauchte einen Wecker. Kombinationsspiel. Bei mir am Telefon ist jetzt Sven Metzger, Journalist und unter anderem bei meinsportradio.de Experte für Darmstadt 98, den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg. Hallo Sven. Hallo, schönen guten Tag. Euer Präsident hat sich diese Woche schlagzeilenträchtig zu Wort gemeldet, hat gesagt, Darmstadt leidet unter ganz vielen Fehlentscheidungen, der Schiedsrichter werde da massiv benachteiligt. Ist das jetzt so ein bisschen Jammerei, auch der Kleinen in der Öffentlichkeit, oder ist das tatsächlich ein Problem bei euch? Es ist schon ein Thema, wobei man ja sagen muss, und bei allem Respekt vor den Leistungen der Schiedsrichter, die Qualität, die wir diese Saison von Schiedsrichtern in der Bundesliga angeboten bekommen, ist so schlecht, wie ich sie in den letzten Jahren nie erlebt habe und nie wahrgenommen habe. Du kommst Samstag heim vom Spiel in Darmstadt mit dem Elfmeter in der 89., der ein Witz war, und siehst dann die Entscheidung von Manuel Gräfe in Ingolstadt und denkst, auch da ist es so. Aber man muss sagen, es ist momentan wirklich geballt, was die Darmstädter erleben. Heimspiel gegen Dortmund, klarer Elfmeter nach einer Notbremse an Franschitz, nicht der das 1-2 hätte sein können. Rafinha mit 2 Ellbogenschlägen gegen Sandro Wagner beim Spiel in München beim Stand von 1-0 für Darmstadt zu diesem Zeitpunkt hätte runtergehen müssen. Dann am Samstag ein Elfmeter in der 88., den wahrscheinlich in der B-Jugend keiner pfeift, weil es einfach ein Witz ist. Der Arm ist angelegt bei Sirigu, Kuh läuft auf ihn drauf, fällt hin und Schiedsrichter gibt Elfmeter. Alle reiben sich verwundert die Augen. Es ist etwas geballt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Darmstädter eigentlich nicht dafür bekannt sind, ja, permanent am Jammern und Mosern über die Umstände zu sein, sondern alles hinzunehmen, anzunehmen, was ihnen geboten wird, sich dem Wettkampf auch entsprechend zu stellen. Und das haben sie bisher getan. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie sich in dieser Form geäußert haben. Dirk Schuster hat das auch auf der Pressekonferenz getan. Man kann auch sagen, in der Mixzone unter den Kollegen war nach dem Spiel vor allem das Thema wirkliche Schiedsrichterleistung an diesem Tag. Ja, und es ist dann auch okay, das mal zu äußern. Also es wäre, wie soll ich sagen, wenn sie das jede Woche machen würden, nach jedem Einwurf, jeder gelben Karte, sich da irgendwie hinzustellen, würde ich es als Jammerei empfinden und unangemessen. Aber wenn man sich anschaut, wie geballt das auf die Darmstädter reingeprasselt ist in den letzten Wochen, was passiert ist, ist das vollkommen okay als einmalige Äußerung, als zu sagen, jetzt ist mal genug und wir sind auch da. Weil man muss einfach sagen, ein Elfmeter wie der am Samstag gegen Darmstadt wäre in Dortmund in der 89. vor der Südtribüne oder in München, egal wann, gegen die jeweilige Heimmannschaft niemals gepfiffen worden. Das hat sich kein Schiedsrichter jemals erlaubt, getraut oder auch nur dran gedacht. Darmstadt ist ja quasi als designierter Absteiger Nummer 1 gehandelt worden. Man ist aber immer noch gut dabei. Woran liegt das denn? Man muss sagen, die Mannschaft hat in der Vorrunde relativ wenig liegen lassen. Das heißt, die Mannschaft hat fast bei jedem Spiel, wo sie die bessere Mannschaft war oder zumindest wo es ein ausgeglichenes Spiel war, Punkte mitgenommen. Ausnahme, muss man sagen, vielleicht das Heimspiel gegen Wolfsburg in der Vorrunde, dieses 0-1 von Caligiuri. Das war ein grausames Spiel von beiden, das hätte eigentlich kein Sieger verdient gehabt, Wolfsburg macht das Tor. Aber ansonsten, sie haben in Dortmund einen Punkt mitgenommen. Die haben in Leverkusen gewonnen. Du hast in Schalke einen Punkt mitgenommen. Das heißt, die haben überall gepunktet, was zu holen war. Und haben kaum, ja, was sozusagen der klassische Aufsteiger ist ja der, der gut mitspielt, um in der 80. dann noch das 0-1 zu kriegen, das Spiel zu verlieren. Das haben die Darmstädter in der Vorrunde nicht getan, aber das ist momentan so ein bisschen das Thema. Deswegen, also ich würde sagen, momentan sind sie ein Stück weit auf Normalmaß, was Punktausbeute angeht, zurückgeschrumpft, haben aber sie zählen noch eben von der starken Vorrunde einerseits. Andererseits zeigen sie momentan recht guten und ansehnlichen Fußball, den man so nicht immer gesehen hat in der Vorrunde. Das kommt auch dazu. Insofern ist ja alles im Lot. Und um auch die Frage nochmal zu beantworten, warum die Mannschaft so gut dasteht. Die Mannschaft hat mit der Aufstiegsmannschaft relativ wenig zu tun. Darmstadt, krasse Außenseiter und so weiter. Aber dann guckst du dir die Mannschaft an. Dann spielt dann Peter Niemeyer mit, Sandro Wagner mit. Dann spielt dann Slobodan Rajkovic, Luka Caldirola. Das sind ja alles gestandene Bundesligaspieler. Das sind ja keine Spieler, die man irgendwie in der Regionalliga entdeckt hat und jetzt da hochentwickelt. Sondern Darmstadt ist als Aufsteiger einen anderen Weg gegangen, als ihn Braunschweig, Fürth und Paderborn gegangen sind. Das waren Mannschaften, die gesagt haben, die Spieler, mit denen wir aufsteigen, die sollen dann auch Bundesliga spielen. Wir verstärken den Kader nur sukzessive und ansonsten bleiben wir mit dieser erfolgreichen Mannschaft da. Darmstadt ist den Weg gegangen zu sagen, wir brauchen Erfahrung ohne Ende für unseren Kader. Und den Weg sind sie einfach brutal durchgegangen. Wir haben keinen einzigen Jugendspieler geholt von irgendeinem Verein. Die haben sich wirklich auf den Resteramsen der Bundesliga bedient mit Spielern, die keiner mehr wollte, wie ein Wagner und Niemeyer, die ausgemustert waren in Berlin. Wie ein Caldirola, der in Bremen keine Rolle mehr spielt, wo Bremen jetzt einen Teil des Gehalts übernimmt, dass er Spielpraxis bekommt. Die einzige Verpflichtung, die sie vor der Saison gemacht haben, war Mario Franchitsch mit 600.000 Euro Ablöse. Sandro Wagner hast du eben schon angesprochen. Neben den anderen genannten, die du aufgezählt hast, gibt es da noch weitere Spieler, die du so als Schlüsselspieler hervorheben würdest? Also Sandro Wagner ist ein entscheidender Faktor. Den lobe ich überall in den Himmel, wo ich kann, weil der eine überragende Saison spielt. Und dabei geht es gar nicht so um die Tore. Sondern das Spiel, das System, was Schuster von ihm verlangt, vorne da als, Baumstürmer zu stehen und die Bälle abzuschieben, Empfang zu nehmen, ist keines, was eigentlich besonderen Erfolg, also was dir als Stürmer besonderen Spaß macht, weil du musst arbeiten ohne Ende. Deine Statistiken sehen katastrophal aus. Du bist relativ weit weg vom Tor. Das heißt, deine Erfolgserlebnisse, die Garantie dafür hat sie nicht immer, aber es ist für die Mannschaft unglaublich wichtig, ihn da vorne zu haben. Ein Spieler, den ich aber mal hervorheben möchte, der so in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle spielt, ist Jerome Gondorf. Spielt auf der 6 gemeinsam mit Peter Niemeyer und ist aus der 3. Liga den Weg mit nach oben gegangen mit Darmstadt. Jetzt muss man sagen, dass das ein Spieler ist, der so ein unbesungener Held ist, der Kilometer frisst bei jedem Spiel, der Zweikämpfe gewinnt, der einfach diese Position ausfüllt und nochmal einen wirklichen Leistungssprung gemacht hat gegenüber dem letzten Jahr, einfach zeigt, er kann Bundesliga spielen und nicht nur irgendwie mitspielen, sondern Leistungsträger in der Mannschaft sein, die Mannschaft extrem stabilisieren und helfen. Also Samstag mal auf Jerome Gondorf achten, ist wirklich so ein Geheimtipp aus meiner Sicht, der aber in der Öffentlichkeit irgendwie nie wahrgenommen wird. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Ich erwarte am Samstag das klassische Spiel, wenn Darmstadt auswärts spielt. Wir nehmen den Gegner in Empfang und schauen mal, ob wir nach Standard oder Konter ein Tor machen können. Ich glaube auch, dass es am Samstag so laufen wird. Also wenn ich mir die Offensivkraft der Wolfsburger anschaue, von Transferausgaben und sonstigen ganz zu schweigen, dann ist vollkommen klar, dass das ein Spiel wird, wo Darmstadt klarer Außenseiter ist, abwarten wird, was passieren wird Und dann, wie Dirk Schuster immer so schön sagt, er hat so verschiedene Phrasen, die er immer wieder anbringt auf seinen Pressekonferenzen. Wir werden versuchen, Nadelstiche nach vorne zu setzen und den Gegner ab und an zu ärgern. Das ist so die Formulierung, die er dann wählt, die drückt aber ganz gut aus. Also ich glaube, es wird kein, also wer ein schönes Spiel erwartet, soll am Samstagmittag irgendwas anderes machen, weil mit Darmstadt ist kein schöner Fußball zu erwarten. Darmstadt findet man immer cool, solange man noch nicht gegen sie gespielt hat oder sie noch nicht hat spielen sehen. Es wird anstrengend. Es wird aber auch anstrengend für den VfL, weil da muss es, also dem VfL wird viel abverlangt werden, um die 3 Punkte mitzunehmen. Das kann ich garantieren, das kann ich versprechen. Was ich nicht versprechen kann, ist, dass die Zuschauer ein Fußballspiel sehen, wo sie mit der Zunge schnalzen. Man muss ja auch sagen, Darmstadt ist auswärts noch kein, glaube ich, die 4. beste Auswärtsmannschaft immer noch, wenn ich es richtig weiß. Und die sind auswärts, egal wo sie waren, noch nie abgeschossen worden. Und was man auch sagen muss, sie sind bisher auswärts unter anderem in Führung gegangen auf Schalke, in Leverkusen, in Dortmund und bei den Bayern. Das ist als Auswärtsteam nicht so schlecht, was die abliefern. Ja, das ist richtig. Ich erwarte auch persönlich ein schweres Spiel am Samstag gegen Darmstadt. Wie siehst du denn die Entwicklung beim VfL Wolfsburg so die letzten 2-3 Jahre? Von außen, du kriegst jetzt eine sehr ungeschminkte Meinung. Ich kann mit dem VfL nicht anfangen. Und zwar einfach dahingehend, dass ich immer das Gefühl habe, und das ist auch bei Leverkusen so, das ist bei Hoffenheim so und das ist auch bei Wolfsburg so, dass die Spieler, wie soll ich sagen, das wunderbarste Leben haben, du aber nicht das Gefühl hast, dass irgendwie so eine Situation entsteht, so eine Reibung entsteht, die leistungsfördernd ist. Also man hat nie das Gefühl, dass jetzt trotz aller von allem, dass das sowas wie eine, ja, die sind Vizemeister letztes Jahr geworden, haben teilweise fantastischen Konterfußball gespielt, es ist ja vor allem das Umschaltspiel gelaufen und dieses Jahr läuft irgendwie so gar nicht. Jetzt nehmen wir mal Champions League aus, aber der Anspruch von Wolfsburg, wenn man gegen Genk kommt, muss natürlich sein, weiterzukommen, auch wenn es Champions League Achtelfinale ist, aber dann schaue ich mir nur die Transferbilanz an und denke so, das muss sein. Also ich kann damit nichts an, dieses Gefühl, dass das so ein schöner Wetterfußball ist, dass das eine Mannschaft ist, wo du nicht das Gefühl hast, dass da emotional Krieger auf dem Platz stehen in den entscheidenden Momenten. Und das kriegst du da überhaupt nicht raus. Das ist aber wirklich so ein Gefühl von Mentalität. In Leverkusen ist prinzipiell der Trainer schuld, nicht die Spieler. In Hoffenheim ist es dem Publikum egal. In Wolfsburg war es vielleicht auch, keine Ahnung, sonst wäre es ja irgendwie mal voller Mittwochsabend. Ich krieg das nicht auf die Kette, da irgendwie emotional was zu entwickeln. Och, wir diskutieren da schon drüber, auch hier im Wölferadio und generell in den Foren, dass mittlerweile die Fans häufiger emotionaler drauf sind, als es die Mannschaft auf den Platz dann bringt. Haben wir in dieser Sendung auch schon thematisiert. Da würde ich drauf wetten, dass es jede Menge Fans gibt und die gibt es ohne Zweifel, die da viel mehr Herz und Emotionen reinstecken, als es die Spieler teilweise tun. Das würde ich dir sofort unterschreiben und da bin ich mir sicher, dass es die gibt. Dann wären wir nochmal sportlich zum Schluss. Haltet ihr denn die Klasse? Ich habe mal den Tabellenrechner angeworfen. Soll man das nicht machen? Und keine Ahnung. Und bei mir ist Darmstadt auf Platz 15 eingelaufen, auf 14. Irgendwie so in der Kante. Also ich würde sagen, ja. Und ein Tipp für Samstag? Ich tippe, also ich glaube an Wolfsburger Sieg, muss ich schon sagen. Also ich glaube einfach, der VfL hat da daheim zumindest wieder ein Stück weit in die Spur gefunden, ist so mein Eindruck. Also das Spiel gegen Gladbach hat schon Laune gemacht für beide Seiten, was ich ja so gesehen habe. Ich habe an dem Tag Konferenz geschaut und das sah zumindest unterhaltsam aus, wie es bei Gladbach immer ist. Ich glaube an 2-0 für Wolfsburg. Dann wollen wir hoffen, dass das genauso kommt, das, was Sven Metzger, Journalist und unter anderem für mein Sportradio.de Experte für Darmstadt 98, den kommenden Gegner des VfL. Vielen Dank. Danke. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ich war neulich mal in Braunschweig und bin da so in die Fankneipe reinmarschiert und habe ganz laut gerufen, hey, wer will denn einen super Eintracht-Braunschweig-Witz hören? Dreht sich dann so ein glatzköpfiger Typ da um und sagt zu mir, Alter, ich bin 1,93 und 140 Kilo schwer und Eintracht-Braunschweig-Fan. Mein Kumpel neben mir ist 2 Meter groß, 150 Kilo schwer und ebenfalls Braunschweig-Fan. Und der Kumpel von ihm ist sogar 2,03 Meter